herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Uncast. Diesmal die Folge 275 und die heißt Streaming, bis die Rechnung kommt. Tja, und da hört ihr es wahrscheinlich schon raus. Heute ist der Tag, ja. Chromecast und Chromecast Audio, ich habe sie beide geordert. Hat sich ein bisschen gezogen, weil noch nicht alles da war. Komme ich gleich dazu. Freut mich auch, dass der Matt Spike uns heute noch einen Eindruck vom Xiaomi Redmi 2 liefert. Ja, das wird auch sehr, sehr interessant. Und natürlich haben wir wieder die News und natürlich auch wieder App der Woche und so. Die Community war diesmal sehr ruhig. Aber das passiert ja nun mal. Gut. Ich würde sagen, ich lasse jetzt gleich mal den Matt Spike loslegen mit dem Bericht zum Xiaomi Redmi 2. Der erste Eindruck davon. Und da bin ich mal gespannt. Bitte sehr. Hallo Endcast-Hörer, ich möchte euch heute hier mal das Xiaomi Redmi 2 vorstellen, welches ich jetzt hier mal in der 2GB/16GB Version vorliegen habe. Und ja, da möchte ich mal eben so ein bisschen was zu erzählen. Ja, häufig taufen Testberichte oder neue Produkte von Xiaomi auf. Ja, meist sind es immer sehr gute Produkte, die auch meist immer sehr gut bewertet werden. Bloß das Problem ist von Xiaomi, dass sie nicht offiziell hier in Deutschland verfügbar sind. Entweder muss man direkt aus China bestellen oder halt über einen deutschen Importeur. Und dann ist das immer so ein bisschen schwierig mit Garantie und Gewährleistung. Von daher habe ich da immer von abgesehen, auch wenn die Geräte toll waren, mir da mal was zu bestellen. Nun habe ich aber doch mal aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses hier bei einem deutschen Importeur bestellt. Da gab es so auch keine Probleme. Der E-Mail-Support war hervorragend, also da kann man sich nicht beschweren. Die haben schnell und kompetent geantwortet. Lieferzeit war circa 5 Tage und ja, das Gerät ist wie bestellt gekommen. Zahlung hat auch soweit geklappt. Nachteil nur per Kreditkarte bezahlbar oder halt per PayPal. So, ich habe mit Kreditkarte bezahlt, hat auch einwandfrei geklappt. Das Gerät wurde geliefert, üblichen Karton, kurze knappe Anleitung auf Chinesisch. Gut, da kann man nicht viel mit anfangen. Ladekabel und Ladeadapter waren dabei. Und dann noch ein Adapter auf deutsche Steckdosen. Kopfhörer gab's nicht dazu. Die Ausstattung ist soweit ein Snapdragon 410, 1,2 GHz Quad-Core, 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB ROM, Speicherkartenerweiterung, den Akku kann man tauschen, vorne 2 Megapixel, hinten 8 Megapixel, Kamera, Dual-SIM-Kartenunterstützung, als Betriebssystem läuft Android 4.4 KitKat, aber mit einer eigenen Oberfläche, die sich hier MIUI nennt. Und die möchte ich euch jetzt noch mal so ein bisschen mehr vorstellen. Vom Importeur wurde hier eine ins Deutsche übersetzte eigene Version von dieser MIUI installiert, die auch immer noch weiterentwickelt wird, so dass auch Sicherheitslücken geschlossen werden. Bisher hatte ich auf meinen Geräten meist immer das Original Vanilla Android drauf, meist in Form von CyanogenMod, und habe hier sonst, wenn das nicht verfügbar war, alternative ROMs genommen oder halt einfach einen Launcher. Da ist dieses MIUI doch sehr ungewohnt auf den ersten Blick. Wer Apples iPhone kennt, wird sich daran erinnert fühlen. Als erstes fällt hier auf, dass es keinen App Store gibt, sondern alle Apps über die Homescreens verteilt sind. Wenn man da so ein bisschen Überblick behalten will, dann muss man schon irgendwie alle irgendwie in Ordner packen und sortieren. Ansonsten muss man sich halt, je nachdem wie viel Apps man installiert hat, durch die ganzen Bildschirme wühlen, bis man dann was gefunden hat. Aber man gewöhnt sich ziemlich schnell dran. Die Oberfläche bietet auch sonst viele Einstellungsmöglichkeiten, die man, ja, ich will mal selbst sagen, so nach mehreren Tagen Benutzungszeit, die ich dann doch bei den normalen Android-Versionen so ziemlich vermisse. Und da könnte sich Google doch so ein bisschen was abschauen. Hier sind schon viele Apps von Xiaomi vorinstalliert, so dass man aber gar nicht mehr auf externe Apps zurückgreifen muss und sich dann noch irgendwas installieren muss, es sei denn, man hat da irgendwie seine Vorlieben. Das geht eigentlich schon bei den Daten-Traffic-Programmen los, wo man umfangreiche Einstellungen vornehmen kann, wie zum Beispiel ein Download-Limit und ob die Apps auf mobile Daten oder nur übers WLAN ins Netz dürfen. Auch kann man hier eine Warnung einstellen, wenn so und so viel verbraucht ist. Ein Tageslimit kann man einstellen. Außerdem bekommt man auch in der Benachrichtigungszeile den genauen Datenverbrauch, also den täglichen Datenverbrauch eingeblendet, was ich sehr gut finde. Außerdem ist ein eigenes Backup-Programm dabei. Da braucht man auch nicht auf externe Lösungen zurückgreifen. So kann man ja entweder seine Apps, seine Einstellungen, alles mit einmal sichern und kann das dann so wieder zurückstellen oder vielmehr zurück installieren, falls es da mal irgendwie Probleme geben sollte. Es sind auch Sicherheitslösungen mit eingebaut, wie ein eigener Virenscanner. Wie gut der jetzt ist, kann ich so nicht sagen. Er scannt irgendwas und ja, je nachdem, also bei mir hat er bis jetzt noch nichts gefunden. Dazu noch eine App für den Akkuverbrauch, wo man sehr gut sehen kann, wie viel Akku momentan verbraucht worden ist, wer was verbraucht hat und ja, den kompletten Verlauf kann man einsehen. Dann ist eine App dabei für Bereinigung. Da kann man praktisch seinen kompletten Speicher und doppelte Dateien und ja, alles Mögliche mit bereinigen. Dann natürlich ein Updater. Und sehr gut gemacht ist eigentlich die Rechteverwaltungs-App, wo man sehr übersichtlich, also man kann erstmal den Autostart kann man anpassen, welche Apps im Autostart rein sollen, also automatisch starten sollen oder auch nicht. Dann kann man den Apps Rechte zuweisen, wie zum Beispiel den Standortverlauf oder ob die Apps auf mobile Daten oder auf den Kalender oder sonstiges zugreifen dürfen. Und außerdem kann man Apps Rootzugriff gewähren, wie jetzt zum Beispiel für Titanium Backup, weil diese App, die funktioniert nur mit Root-Zugriff. Außerdem kann man bei der Kamera-App einstellen, dass hier QR-Codes erkannt werden. Das heißt, man braucht für QR-Codes keine extra App mehr installieren. Man scannt einfach einen QR-Code und kommt dann halt auf die dementsprechende Webseite und bekommt dann halt da mehr Informationen. Außerdem ist auch noch eine externe App für QR-Codes dabei und die ganzen üblichen Verdächtigen wie Musik-App, Dateien-App und Kalender, Notizen, Rechner, Rekorder. Eigentlich ist schon so ziemlich alles abgedeckt, was man so für den normalen Gebrauch braucht. Außerdem hat man noch zig Einstellungsmöglichkeiten, die man, die ich also auf anderen Geräten vermisse, wie jetzt zum Beispiel, dass man sich die momentane Downloadgeschwindigkeit oben in der Benachrichtigungszeile anzeigen lassen kann. Man kann den SIM-Karten-Provider ausblenden, man kann ihnen einen eigenen Namen geben. Man kann einstellen, dass der Wecker trotz ausgeschalteten Handy klingelt. Das kenne ich so auch noch von keinem anderen Gerät. Ach, eine App, die habe ich ja noch ganz vergessen. Da ist zum Beispiel auch noch ein Theme Manager mit drinne, wo man sich ja etliche hunderte, tausende von Themes runterladen kann, wo man dann praktisch, sag ich mal, andere Icons hat, andere Klingeltöne und die ganze Look und Feel mit anpassen kann, was Rio wahrscheinlich freut, dass da auch jede Menge Manga-lastige Themes zur Verfügung stehen. Ja, also bis dahin bin ich so ziemlich von dem Gerät überzeugt. Die Kamera, die Ausstattung, das ist jetzt zwar nicht so gerade der Hammer, aber in der Preisklasse vergleichbare Geräte, wie jetzt das Samsung S4 Mini oder LG 4 Mini, die haben doch eine deutlich wesentlich schlechtere Ausstattung zu einem höheren Preis. Das Einzige, sage ich mal, was jetzt ausstattungsmäßig da mit reinkommt oder wesentlich besser ist, das ist halt Sony. Bloß, das ist preislich natürlich schon eine echte Hausnummer. Und ich habe mich jetzt für das Redmi 2 entschieden, weil ich halt mehr so auf kleinere Displays stehe, weil wir hier 4,7 Zoll. Ich werde auf jeden Fall das Mi 4C, was jetzt neu auf den Markt kommt, im Auge behalten, was halt in der Liga wie Samsung S6 und das Nexus 5X ja, spielt, aber wesentlich günstiger ist. Und da werde ich mal abwarten, bis da so die ersten Erfahrungen raus sind, das eventuell noch mal ein bisschen näher ansehen. Ansonsten ganz klar, erstmal Kaufempfehlung für Xiaomi-Geräte. Ich würde mir wünschen, dass die ja hier auch in Deutschland generell so verfügbar sind, dass sie hier die Geräte auf den Markt einführen. Aber momentan bleibt halt nur der Weg über einen Importeur oder direkt aus China bestellen. Gut, das war's erstmal soweit. Und ich denke mal, dass Rio noch ein paar Links ja ins Forum packen wird. Und auf jeden Fall ist da ein Video dabei, was man sich mal anschauen sollte, wenn man sich dafür interessiert. Das ist 38 Funktionen für MIUI, die jeder kennen sollte. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Da werdet ihr dann wahrscheinlich auch sehen, dass da einige Funktionen wirklich durchdacht sind und die ruhig von Google auch mit eingeführt werden sollten. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen und dann gebe ich mal wieder weiter an Rio. Bis denn und tschüss. Ja, vielen Dank, Spike, für diese Hintergrundinfos. Ich fand es sehr interessant, ja. Das Redmi 2 ist ja bei uns ein absoluter Exot, ja, und so viele Erfahrungsberichte gibt es da gar nicht in unseren Gefilden. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Vielen Dank, ja. Und ich lege jetzt mal los mit dem Chromecast. Bericht, ja. Ich weiß, dass einige darauf schon warten, hat sich ja verzögert, weil die Verstärker nicht beigekommen sind, beziehungsweise erstmal der Chromecast nicht da war. Jetzt ist der Chromecast Audio eingetroffen und auch der Chromecast für das TV-Gerät, aber die Verstärker sind noch nicht da. Trotzdem konnte ich es natürlich schon testen, auch ohne Verstärker. Und ich sag euch auch, wie das Setup aussieht, das hier gemacht wird. Das ist schon richtig festgelegt und das dürfte vielleicht den einen oder anderen interessieren. Ich komme jetzt einfach mal zum Chromecast Audio. Das ist ja was ganz Neues. Das gab es vorher noch nicht. Und ja, ich habe auch hier im Video kurzes Unboxing und Connecting gemacht. Es läuft eigentlich ganz, ganz gut. Im Gegensatz zum alten Chromecast und auch zum neuen Chromecast, da komme ich gleich nochmal zu, der alte hat ja gar nicht funktioniert, aber dieser Chromecast Audio, da habe ich überhaupt keine Probleme gehabt, den ins Netzwerk zu integrieren. Das ging also wirklich sehr, sehr schnell und ohne Schwierigkeiten über die Chromecast App, die ja auch geupdatet wurde extra für diese beiden neuen Geräte. Ja, wird geliefert mit einem 3,5 Millimeter Klinkenstecker, was ja bedeutet, man kann hier einfach die Audiogeräte so anschließen, analog. Übrigens gibt es natürlich da auch einen Digitalanschluss über Toslink und da könnte man also auch einen Digitalverstärker ranmachen. Warum ich das nicht mache, das dürfte auf der Hand liegen, denn das Gerät soll ja möglichst portabel sein. Bei mir jedenfalls so, ja, soll es eine Bluetooth-Box praktisch ersetzen, weil das hat natürlich gegenüber Bluetooth einige Vorteile. Auch da komme ich noch mal später drauf. So, jetzt, also ich habe ja einen Fritz-Router. Und da gab es ja noch mal, also diese Probleme mit dem alten Chromecast hier, also gar nicht. Ja, und der Chromecast, der wird auch an einen Verstärker angehängt. Ihr habt richtig gehört. Ja, zwar kann man Kopfhörer anschließen an diesen Chromecast Audio, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, weil natürlich braucht der Chromecast Audio ja auch Strom. Ja, muss man natürlich an die Steckdose. Das Netzteil wird übrigens mitgeliefert, was ich immer noch sehr, sehr gut finde. Heutzutage hat sich ja eingebürgert, dass alles, was mit USB ja, mit Strom versorgt werden kann, dass da gar kein Netzteil mehr mitgeliefert wird. Zum Glück macht's Google dennoch. Ja, und ja, da hat also ein Kopfhörersignal sozusagen. Das reicht nicht, um eine normale Audiobox zu betreiben. Normale Lautsprecherbox braucht natürlich einen richtigen Verstärker im Vorfeld. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, es gibt sogenannte Aktivlautsprecher, die könnte man ohne weiteres anschließen. Nur erstmal wollte ich jetzt nicht zusätzlich auch noch einen Lautsprecher kaufen. Und auch die Lautsprecher, die's, also die passiven Lautsprecher, die normalen Audio-Lautsprecher sind meistens um Längen besser als diese Aktiv-Lautsprecher-Systeme. Also im Prinzip kann man hier ein vollwertiges Boxensystem anschließen, auch eine teure Stereoanlagen, Steuerverstärker, aber ich habe mich natürlich da entschieden, um das möglichst kompakt zu halten, ja, und dennoch ein bisschen, naja, mehr Möglichkeiten zu haben, als jetzt nur eine einfache Kompaktbox aktive Lautsprecher zu kaufen, habe ich mich entschlossen, einen Lipai 808 Verstärker anzuschließen an das Teil. Und damit kann man also ganz normal, wenn ihr ein Setup habt mit Stereo-Lautsprecher, das heißt also, ja, genau, das müsst ihr verinnerlichen, zwei Lautsprecher, ansonsten könnt ihr kein Stereo hören, ganz genau, und die meisten Aktivlautsprecherboxen und Bluetooth-Lautsprecherboxen haben, ja, ihr dürft es mal raten, einen Lautsprecher, also nicht Stereo. Aber jetzt könnt ihr hier ganz normal mit diesem Verstärker natürlich ein Stereosystem betreiben. Ja, dazu müsst ihr eigentlich nichts machen, außer eben hier den Chromecast an den Verstärker anschließen, an den Lipai, da hat hinten extra einen 3,5 mm Klinkenstecker-Eingang, und an den Lipai-Verstärker dann den Lautsprecher bzw. die Lautsprecher dran machen. So, aber ich möchte ja ziemlich kompakt sein, deswegen habe ich gesagt, ja, also auch ich nehme hier den Mono-Lautsprecher. Ja, ich will keine zwei Boxen rumschleppen, denn das Ganze soll noch ein bisschen portabel sein, dass ich das auch notfalls ganz einfach woanders hinstellen kann. Und so habe ich das, so habe ich also das Problem, wie kriege ich denn das Stereosignal auf einen einzelnen Monolautsprecher? Ja, was ihr nicht machen solltet, ist hier die Ausgänge von den für die beiden Lautsprecher auf eine Lautsprecherbox zu machen. Da raucht euch mit Sicherheit früher oder später der Verstärker ab. Außerdem gibt es ganz unschöne Soundverzerrungen. Also das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Deswegen muss das Signal schon vorher zu einem Monosignal werden. Dafür habe ich mir einen kleinen 2,25 € teuren Adapter bestellt. Das ist einfach nur ein Stereo 3,5 mm Klinkenstecker auf Mono 3,5 mm Klinkenstecker. Entschuldigung, natürlich Buchse auf Klinkenstecker. Ja. Und dieser Klinkenstecker, den könnt ihr dann in den Lipai Verstärker reinstecken, und dann bekommt ein Signal, ein Kanal, ja, bekommt die zwei Kanäle Stereo, bekommt also ein Kanal zugeführt. Warum ist das wichtig? Und zwar bei Stereo, ja, Songs oder auch vor allem bei Hörspielen ist eben auf der linken Spur zum Beispiel was anderes als auf der rechten Spur. Das heißt, wenn eine Spur fehlt, fehlt euch auch was beim Abspielen. Ihr hört das einfach nicht, weil ja nur ein Kanal übertragen wird. Das geht natürlich nicht. Deswegen muss man beide Kanäle zusammenfassen mit diesem Adapter, und der wird dann an ein Kanal von dem Lipai geschickt. Beim Lipai kann man übrigens betreiben, das gibt auch manchmal Probleme. Beim Lipai ist es ohne Probleme möglich, nur eine Lautsprecherbox anzuschließen, und damit ist eben die Sache geregelt. Wenn ihr es euch dann irgendwann anders überlegt, ja, und vielleicht doch eine Stereo-Lösung haben wollt, ist kein Problem. Nehmt ihr den Adapter einfach wieder raus, ganz normal, ja, und steckt dann den Chromecast direkt in den Lipai, und schon habt ihr wieder wie gewohnt die zwei Kanäle dann. Ja. Also das war die erste Hürde, die da überwunden werden muss. Die zweite Hürde natürlich die Stromversorgung. Ganz klar, man braucht für den Lipai auch noch einen Netzadapter, 12 Volt, 2 Ampere. Und wie gesagt, das mitgelieferte Netzteil vom Chromecast Audio ist ja dabei. Und damit haben wir jetzt schon zwei Steckdosen, die man eben dazu braucht. Da kommt man auch nicht drum herum. Ja. Ich werde das jetzt erstmal so lassen. Später werde ich noch was anderes bauen. Das werde ich euch dann noch ausführlich dann präsentieren. Da werde ich dann eine ziemlich kompakte Stereo-Box bauen, wo dann alles in einem Gehäuse mit drin ist. Und dann gibt es auch dafür eine Lösung mit den zwei mit den zwei Strom ja Versorgungsdingern, ja. Da bin ich aber auch selbst noch am Überlegen, wie ich das am besten mache. Weniger Leistung, Verstärker, oder eben ja eine unelegante Lösung da drin. Das, wie gesagt, wird man dann sehen. Ja, gut, sonst ist eigentlich da bei dem Chromecast Audio nichts, was das Setup betrifft, nichts groß mehr zu sagen. Es funktioniert dann entsprechend. Und ja, also die Bedienung vom Chromecast Audio ist dann entsprechend ziemlich einfach über diese Chromecast App, unterscheidet sich eigentlich kaum von der Bedienung her des normalen Chromecast. Wenn ihr also eine App aufhabt, die eben Google Cast unterstützt, und dann könnt ihr das hier sehen, also aufgeführt sehen, eure Lautsprecherbox sozusagen, und könnt ihr dann auswählen, und dann verbindet sich das alles relativ schnell. Ich habe hier bei mir auch einen Gastzugang übrigens freigeschaltet. Das heißt, jeder, der kommt und diese Chromecast-App drauf hat, kann sich mit dem Lautsprecher verbinden, ohne mit meinem Wi-Fi-Netzwerk verbunden zu sein. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und dann eben zum Beispiel auch seine Songs eben hier auf mein Chromecast streamen zu lassen. Das finde ich äußerst faszinierend, und dass es überhaupt geht. Ich meine, das hört sich alles so profan an, aber das geht also super, ja, finde ich, dass Google die Möglichkeit eröffnet, das zu tun. Denn das bedeutet, dass nämlich auch hier nicht über meinen Bekannten sein Handy dann gestreamt wird, sondern dass er nur an seinen Google-Account quasi oder an seine Google-App oder was auch immer für eine App sagt, zum Beispiel die Spotify-App, sagt, okay, hier dieser Song soll an diesen Chromecast übermittelt werden, und das geht über meine WLAN-Verbindung, obwohl der keinen Zugang zu meinem WLAN hat. Quasi über die Cloud wird mein Chromecast angesprochen und ich krieg das geschickt. Das ist schon eine klasse Sache, wenn man sich das mal vorstellt. Richtig schön. Ja, also das der Chromecast Audio hat mich gleich voll überzeugt, und das wird sicherlich noch eine lustige Geschichte geben. Und wie gesagt, ich mache mir dann auch die Mühe und baue mir diese super kompakt Stereo-Box. Das wird dann lustig. Gut, ja, dann wäre natürlich jetzt in einem Zimmer ja relativ witzlos, sage ich mal. Aber dafür gibt's noch was anderes, und zwar der Chromecast am TV-Gerät. Ich habe ja glücklicherweise so ein Samsung TV-Gerät der H-Serie, und da kann man nämlich was ganz Faszinierendes machen. Man kann den LCD-Bildschirm komplett abschalten, so dass nur die Lautsprecherboxen aktiv sind. Und das heißt entsprechend ganz, ganz wenig Stromverbrauch nur. Und das ist auch eine Voraussetzung gewesen, wenn das Teil jetzt wirklich im Hintergrund eine Stunde, zwei läuft oder so, vielleicht sogar noch länger, da muss die Mattscheibe nicht an sein, ja. Die wird dann auch noch beansprucht. Chromecast hat zwar ein paar Sicherheitsmechanismen drin, dass sich da das Bild nicht einbrennen kann, ja, aber trotzdem muss ja der Screen nicht an sein, ja, muss der Bildschirm ja nicht an sein, wenn man den gar nicht benötigt. Ja. Und somit kann ich dann eben in diesen Audio-Modus schalten, und es haben übrigens auch noch andere Fernseher, also nicht nur die Samsungs haben das, sondern ich glaube, ich habe das auch bei Sony gelesen, ja, dass es geht und. Und das ist richtig faszinierend. Das heißt, ich brauche für das Wohnzimmer keinen Chromecast Audio mehr, dafür wird der normale Chromecast genutzt. Und die Einrichtung von diesem normalen Chromecast, die war dann doch wieder etwas happiger. Es hat zwar letztendlich funktioniert, im Gegensatz zu dem Chromecast letztes Mal, ja, also der alte Chromecast, der hat gar nicht funktioniert. Ich konnte aber hier relativ schnell das Problem feststellen, und zwar: Es gibt ja, also der neue Chromecast unterstützt ja dieses AC, ja, den AC Wi-Fi Übertragungsstandard. Das heißt auch für schnelle Datenverbindung geeignet und da ist auch noch besonders gut, weil diese Netzwerke im 5 GHz-Bereich noch lange nicht so stark ausgelastet sind wie jetzt die Netze bei 2,4 GHz. So, okay, aber das Problem ist, dass sich sowohl das Smartphone, Tablet als auch der Chromecast im gleichen Frequenzspektrum bewegen muss. Tja, das ist allerdings wahr. Das mag sein, dass es nur jetzt ein Fritzbox-Router-Problem ist oder ein generelles Problem, aber auf jeden Fall ist es mir nicht gelungen, auch nach über 30 Versuchen, den Chromecast mit also zu verbinden und einzurichten, bis ich dann eben hier gesagt habe, okay, da muss ich was machen, weil das Problem ist, man hat auch keinen Einfluss darauf. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, beide verbinden sich zu einem 5 GHz-Netzwerk. Das macht der Router automatisch und tja, so ging das halt eben nicht. Also habe ich in der Fritzbox die Netzwerke gesplittet. Das bedeutet, ich habe jetzt im Prinzip zwei SSIDs für mein Netzwerk. Einmal für die 5 GHz-Zugänge und einmal für die 2,4 GHz-Zugänge. Nachdem ich dann Tablet und Chromecast für den 5 GHz-Modus eingestellt habe, konnten die sich also verbinden und ich konnte den Chromecast auch tatsächlich einrichten. Super, hat also geklappt. Und das 2,4 GHz-Netz bleibt jetzt für andere Geräte, die jetzt nicht so extrem datenintensiv saugen, ja, am Wi-Fi. Und bisher funktioniert das also recht gut. Übrigens, was auch noch eine Schwierigkeit war, und zwar also wenn beide Geräte im 2,4 GHz-Netz aktiv wären, dann hätte ich mir das sparen können, die SSID sichtbar zu machen. Bei mir ist sie normalerweise nicht sichtbar. Das ging aber so nicht, denn im 5 GHz-Modus muss die SSID sichtbar sein für den Chromecast und das ist natürlich total blöde. Das muss wohl ein Bug sein. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum das so sein sollte. Oder zumindest könnte man das Problem durchaus lösen. Und naja, okay. Also anders, da geht's jetzt nicht. Muss ich so machen. Gut, wenn ihr also die Probleme habt, probiert's mal damit. Beide müssen im gleichen Frequenzspektrum sein und SSID muss sichtbar sein, dann könnt ihr das verbinden. Sehr, sehr schade meiner Meinung nach, aber okay, was soll's. Gut. Ansonsten funktioniert es dann mit dem Audio Streaming eigentlich so wie beim Chromecast Audio auch. Nur, dass man eben beim Chromecast eben natürlich noch die Möglichkeit hat, auch Videos und so weiter zu übertragen an das TV-Gerät. Aber noch was anderes. Ja, es ist noch was anderes interessant. Und zwar, ich habe gedacht, dass bei der Vorführung des Chromecast Audio auch ein YouTube Audio Stream empfangen wurde. Offenbar habe ich mich getäuscht. Denn das ist nicht möglich. Ich kann mit der YouTube-App nicht an den Chromecast Audio jetzt nur die Audiospur schicken. Total blöd und absolut mir unverständlich, außer vielleicht wegen der Werbung. Ja, naja. Das geht aber natürlich auf dem Chromecast fürs TV. Trotzdem kann man das Bild ausschalten, ja, bei mir und so hat man Audio-Only und Chromecast empfängt über YouTube, aber auch tatsächlich dann das Bild. Tja, ein bisschen blöd ist das schon. Also wer jetzt eine riesen Playlist hat auf YouTube, der kann sich das gleich abschminken, das sich anzuhören über ein Chromecast Audio. Das geht nicht. Dazu braucht man einen normalen Chromecast. Und somit bleibt natürlich auch die Lösung nach wie vor aktuell ein Video Chromecast zu nehmen und den einfach quasi über einen HDMI-Verstärker als Audio-Only zu betreiben, das kann man durchaus dann nicht ganz verwerfen, denn damit geht YouTube. Gegensatz eben zu dem Chromecast Audio. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, das wird noch irgendwann nachgeliefert, diese Funktion. Denn auch bei mir ist jetzt mittlerweile doch schon einiges an Musik in den Playlisten auf YouTube und naja, die hätte ich dann schon gern auch an Chromecast Audio gehört, dann im anderen Zimmer. Sehr, sehr schade. Nun gut. Was kann man noch dazu sagen? Also insgesamt muss ich sagen, ist auch hier mit dem neuen Chromecast das Setup nicht ganz so optimal. Also jemand ohne technische Kenntnisse, da wäre hier komplett verloren gewesen mit dem Router. Und ich meine, die Fritzbox ist immerhin einer der meistverkauftesten Router in Deutschland. Und ich denke mal, das ist schon ziemlich schade. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich ein absolut simples WLAN habe. Also da ist nichts Besonderes. Ich habe keine Subnets oder sonst irgendwas weiter installiert. Das ist auch kein Bridge oder irgendwas vorhanden, sondern das ist ein ganz, ganz simples 0815 Wi-Fi-Netzwerk. Ja. Und da müsste es doch normalerweise auch so klappen. Da muss Google vielleicht noch ein bisschen was nachbessern, dass das etwas einfacher geht. Ja, der Preis geht natürlich ganz klar in Ordnung. Also man kann mit diesem, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier für drei Räume das überlege, ja, zu machen, dann komme ich mit einem System der Konkurrenz auf 900 Dollar und mehr, je nachdem, was für eine Box ich mich entscheide. Das ist die billigste Box von diesen anderen Soundsystemen. Und dasselbe würde ich komplett mit einem jetzt normalen guten Aktivlautsprecher und dem Chromecast für 210 Dollar schaffen für drei Räume. Und das ist schon ein riesiger Aufwand. Und selbst wenn man jetzt noch ein bisschen höher gehen und sagt, 450 Dollar für drei Räume, ist für viele nicht zu hoch gegriffen, ja. Wenn man die entsprechende Soundqualität haben will. Und da bekommt man schon richtig, richtig gute Lautsprecher. Ja, die fast alles wegputzen, was so normalerweise an diesen 0815 Lösungen, vor allem über Bluetooth, ist ja auch gar nicht möglich, die Qualität zu erreichen über Bluetooth. Das ist ja ein Vorteil von dem Chromecast Audio. Die Qualität ist natürlich viel, viel höher. Und da kann man schon einiges zusammenstücken. Aber es geht auch noch günstiger, klar. Also man kann durchaus hier für sagen wir mal 50, 60 Euro pro Raum inklusive dem Chromecast Audio dann einen Raum abdecken und ist dann entsprechend noch günstiger. Ja. So sieht's aus. Jetzt, was ist da noch zu sagen dazu? Tja, der Chromecast Audio und der Chromecast machen sich übrigens auch gegenseitig deswegen Konkurrenz, nicht nur wegen dieser YouTube-Geschichte. Das ist natürlich ein großes Argument für den normalen TV-Chromecast. Nein, es gibt sogar noch was anderes. Und zwar ist es der neu angekündigte Spotify-Chromecast-Dienst. Ja, der funktioniert auch schon. Und jetzt haltet euch fest, beim neuen Chromecast TV könnt ihr einfach euer Spotify, auch die kostenlose Version von Spotify, verbinden mit dem Chromecast und zack, ihr könnt dann euer Lieder hören, ganz normal. Aber wenn ihr ein Chromecast Audio habt, dann geht das nicht, dann braucht ihr die Premium-Version von Spotify. Also hier wird unterschieden, Spotify über Chromecast Audio, nur mit Premium-Abo, Spotify über Chromecast TV, ohne Probleme, auch mit der kostenlosen Version. Und zusätzlich ist noch das Problem, wenn ihr einen ganz alten Chromecast habt, also der Vorgängermodell zum neuen Chromecast, dann könnt ihr momentan gar nichts hören. Davon also auch kein Spotify Premium und kein Spotify kostenlos. Ja, also es gibt momentan drei verschiedene Sachen, wobei der alte Chromecast wird sicherlich noch mit einem Update dann Spotify-fähig gemacht. Das ist ja auch schon angekündigt. Nur Dann gibt es immer noch die Unterscheidung eben TV, Chromecast und Audio und Chromecast Audio. Ich verstehe das nicht ganz, dass man da überhaupt eine Unterscheidung macht. Auch das ist natürlich ärgerlich und auch das ist ein Argument für den Chromecast TV. Ja, zu guter Letzt, wenn ihr über an den technischen Daten, an den ganz genauen technischen Daten interessiert seid, dann könnt ihr hier den Chromecast 2015 Teardown von ifixit.com mal durchgucken. Ich habe hier alles natürlich verlinkt, wie immer. Die haben sowohl den Chromecast fürs TV als auch den Chromecast Audio auseinandergenommen und alles ganz genau geprüft und listen auch auf, welche Chips da drin verbaut sind. So hat man zum Beispiel gesehen, dass der Chromecast Audio einen AKM-AK4430 Digital Audio Converter habt, 192 Kilohertz, 24-Bit Stereo und damit auch zu den durchaus akzeptablen Verstärkern zählt. Also das heißt, das ist durchaus eine ordentliche Sache. Da wurde also kein billig Mist verarbeitet, sondern das hat schon Hand und Fuß, was da drin ist. Ja. Die Links, wie gesagt, findet ihr dann in den Shownotes, alles verlinkt, natürlich jede Menge verschiedene Seiten, guckt euch die Links mal genau an, da werdet ihr es dann sehen. So, jetzt komme ich aber auch mal zu den News, denn es gab natürlich noch was anderes diese Woche, was interessant war, zum Beispiel Yola hat jetzt seine ersten Tablets ausgeliefert, nach langer Verspätung, aber leider dürfen sich nicht alle freuen, denn das ist halt mal eben jetzt das Kreuz mit diesen alternativen Systemen, ja, da gibt's Lieferprobleme, Stückzahlprobleme, Lieferprobleme, so dass jetzt immer noch viele Leute, die hier bei der Crowdfunding Kampagne für dieses Tablet hier gezahlt haben, dass auch da noch viele, viele warten müssen, bis sie das Tablet bekommen. Und ja, so ist das nun mal. Da fehlen eben Kapazitäten und trotz dem Crowdfunding fehlt da vielleicht auch nur so ein paar Dollar, was eben hier gebraucht worden wäre. Man weiß das ja, da kommen immer wieder noch Sachen dazu, wo dann eben teurer sind als erwartet. Und wie gesagt, die Firmen, die müssen halt dann auch Stückzahlen produzieren. Und wenn dann eben so ein kleiner kommt, sage ich mal, die werden dann eben nicht immer bevorzugt behandelt. Ja, wenn dann ein größerer Auftrag kommt, dann wird sich das weiter verzögern. Und jetzt ist es eben, ganz schön schwierig, da die solche Termine einzuhalten. Es ist schon ziemlich ärgerlich. Einige Leute schreien auch schon nach einer Rückerstattung. Aber ja, kann man erstmal wohl nichts machen. Allerdings unzufriedenen Kunden soll tatsächlich das Tablet dann, also das Geld für das Tablet zurückerstattet werden. Ja, aber erst wenn die Geräte ausgeliefert sind. Also man muss tatsächlich diese Geräte erstmal abnehmen und dann gibt's das Geld zurück, wenn man es dann doch nicht mehr will. Finde ich ein bisschen blöd. Ist für die Firma doppelt teuer, aber naja, okay, wenn die das so machen will. Gut. Also wie gesagt, jetzt wird die erste Fuhre ausgeliefert, wenige Geräte, die nächste folgt dann Anfang November und bis Ende Dezember sollen alle ausgeliefert sein, wenn jetzt nicht noch was dazwischen kommt. Sollte übrigens schon im Sommer 2015 kommen, aber es ist dann eben durch die immer weiteren Verzögerungen etwas später geworden. Ja, Samsung macht auch noch so ein bisschen Kopfzerbrechen. Die machen nämlich weiter mit ihren Tizen-Sperenzien rum. Und zwar in Indien kommt jetzt das Z3 mit Tizen statt mit Android. Ja, nicht zu fassen. Also dieses Tizen-Gespenst geistert immer noch in den Vorstandsetagen von Samsung rum. Irgendwie finde ich das immer bedenklich, dass das so passiert. Ich habe auch keine Ahnung, wieso, weil an den Lizenzkosten kann es ja wohl nicht liegen. Aber man will sich da wohl vielleicht ein zweites Standbein aufbauen. Mir vollkommen unbegreiflich. Aber okay, gut, was soll's. Diese Geräte werden bei uns sowieso nicht erhältlich sein. 5 Zoll AMOLED-Display hat das Ganze, 1,3 GHz Quad-Core-Prozessor, 2600 mAh Akku, 8 Megapixel Kamera und Front-Facing 5 Megapixel. Ja, das sieht man schon, sehr wichtig, Selfies. Ne? Bluetooth 4.0, 1 GB Speicher und 8 GB interner Speicher. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass Tizen vielleicht etwas weniger Speicher braucht. Somit können die hier RAM-Chips weiter einsparen. 8 GB interner Speicher, das ist ja, ach, naja. $130 soll das Gerät kosten in Indien. Ja. Nun gut. Wie gesagt, wird bei uns eh nicht hier groß ein Problem sein. Aber dennoch, dieses ständige Aufrechterhalten von diesem Tizen-Gespenst, das ist schon ziemlich beunruhigend, habe ich das Gefühl. Also das ist irgendwie, naja, gut. Gut, Chrome übrigens, der Browser, der wird übrigens dieses Notification Center verlieren. Das wird entfernt wieder. Ich fand das eh schon ziemlich abstrakt, ja, also zumindest unter Linux ist das hier in dieser Dockleiste da unten hängt es da so rum und hat eigentlich überhaupt keine vernünftige Funktion. Ich habe ja eh sowas erwartet wie Google Now auf dem Chrome Browser oder im Chrome Browser. Da wird man dann immer bei den Dokumenten auf diese Zeile, auf dieses Notification Center hingewiesen. Ja, aber das ist ja Mumpitz. Das ist ja gar nichts. Nix Google Now, ja, Blödsinn. Vielleicht unterscheidet sich das auch massiv von der Windows-Version, aber okay, wie auch immer. Google möchte, dass diese Notifications, was das auch immer bedeutet, dann in Zukunft auf allen Plattformen verfügbar sind. Und deswegen haben die das jetzt aus dem Chrome-Browser rausgenommen. Und ich denke mal, früher oder später wird es eine Web-Lösung dafür geben. Hoffe ich jedenfalls. Das wäre doch mal eine schöne Sache. Google Now, endlich mal ein richtiges Google Now im Browser. Das wäre doch was. Ja, eine schöne App habe ich übrigens gefunden für alle Comic-Fans unter euch. Damit meine ich jetzt die normalen Comics bzw. alternativen Comics. Normalen Comics kann man ja nicht sagen. Also wer jetzt hier groß eine Auswahl an Marvel-Comics oder Anime, Entschuldigung, Manga erwartet, der wird hier schwer enttäuscht werden. Stattdessen gibt es interessante Comics von ganz alternativen Quellen beispielsweise. Eine davon, die kennt man aber schon gut, XKCD, ja, oder zum Beispiel Octopus Pie, Girls with Slingshots, auch interessant, Evil Inc., ja, oder Dinosaur Comics, also da findet man eine riesen Auswahl, auch interessant, das Saturday Morning Breakfast Cereal, sehr schön, gefällt mir, also wer da auf sowas steht, auf ganz, ungewöhnliche Comics, der kann sich diese App runterladen. Die ist sehr, sehr schön gemacht. Am Anfang zwar ein bisschen verwirrend, aber schnell kriegt man den Bogen raus, wie man hier liest. Und dann ist es auch schön, dass es wirklich nach einzelnen Panels, also nach einzelnen gemalten Boxen scrollt. Ja, also wenn ihr einfach zum Beispiel nach rechts tippt, dann kommt die nächste, das nächste Frame, ja, und nicht etwa die nächste Seite im Comic. Das ist sehr, sehr schön. Somit kann man das auch vergrößert, schnell, komfortabel lesen. Und das macht dann auch richtig Spaß. Die Auswahl ist auch schön. Man kann auch eine Favoritenliste anlegen und hat dann eben die neuesten Ausgaben immer gleich auf einen Blick. Und allein schon das XKCD, okay, da gibt es natürlich andere Möglichkeiten, also andere Apps auch, wo das schon drin ist. Aber im im Zusammenhalt finde ich das doch schon eine schöne Sache. Und ihr könnt es auf jeden Fall mal angucken. Comic Chameleon nennt sich das Ganze. Comic Chameleon. Ja, es ist auch ein bisschen was Neueres zu DOS herausgekommen. Die Funktion für Strom zu sparen bei Marshmallow. Und da habe ich ja einige Bedenken geäußert dagegen in einer älteren Ausgabe des Uncasts. Und ja, zumindest zum Teil wurde die jetzt wohl entkräftet. Aber eine Befürchtung bleibt natürlich noch, um was geht. Und zwar hauptsächlich um die Notifications, die eventuell nicht mehr durchkommen oder nicht mehr rechtzeitig durchkommen bei dieser DOS-Funktion. Auch noch offen, ob man dieses DOS abschalten kann. Ich hoffe es sehr, denn ich bin immer noch nicht davon überzeugt, vor allem für alternative Apps. Denn der Hammer, das, was ich ja auch schon befürchtet habe, kommt, nämlich in Form von diesem Google Cloud Messaging Server. Das hatte ich ja schon befürchtet. Also es geht darum, diese High-Priority-Notifications, die kommen durch, auch wenn das Telefon in diesem DOS-Modus ist. Und der wird immer dann aktiviert, wenn das Telefon einfach nur liegt, ja, und nicht benutzt wird. Dann schaltet sich tatsächlich, und das ist das, was ich eben sehr, sehr bedenklich finde, die Internetverbindung beispielsweise ab. Ja, richtig. Also der Internetzugang schaltet sich ab, was sich natürlich jetzt gleich mit dem widerspricht, ja, was da eben hier wieder gesagt wird. Also zunächst mal heißt es, dass eben bei diesem DOS die Internetverbindung quasi getrennt wird. Ja. Und das kann nicht sein, schon würden natürlich auch diese High-Priority-Notifications gar nicht erst durchkommen. Ja. Deswegen gibt es die Einschränkung, dass der Netzwerkzugriff ist abgeschaltet, ja, außer für Apps, die Nachrichten von einem Google Cloud Messaging System beziehen. Also ist die Netzwerkverbindung eben nicht abgeschaltet, sondern nur der Zugriff wird unterbunden. Das scheint aber schon zu genügen, um eben Strom zu sparen. Gut. Sogenannte Wake Locks werden ignoriert. Das heißt, die DOS wird das Handy zum Schlafen bringen. Ja, und fertig. Sozusagen. Egal, ob da eine App jetzt das Handy wach halten will, DOS übernimmt das und schaltet das Handy ab. Boom. So. Genauso wie Alarme, ja, werden abgeschaltet, außer man setzt das mit dieser Funktion Set Alarm Clock, ja, und auch wieder über dieses Google-System, ja, um es mal ein bisschen allgemeiner zu sagen. Es werden auch keine Wi-Fi-Scans durchgeführt, was gut ist. Das muss man jetzt nicht wirklich nicht haben, wenn das Telefon einfach so da liegt und nicht benutzt wird. Hauptsache, es bleibt mit dem Wi-Fi verbunden. Ja, das, auch das ist sehr, sehr wichtig, denn wir kennen ja alle die Probleme, wenn man das nicht macht. Ja, also so, da passiert es dann alle paar Stunden, dass eben sich das Handy nicht mehr einwählen kann in das eine Netz oder in das andere Netz. Und da muss man eben wieder Flugzeugmodus anschalten und wieder einschalten und ausschalten und dann geht's wieder, dann verbindet sich wieder. Das ist überhaupt nicht gut. Aber das wird auch offenbar nicht gemacht. So, und dann gibt's noch eine Abstufung, und zwar von Zeit zu Zeit wird wie in einem Schub sozusagen, ja, dann Daten geschickt. Im Prinzip macht es Sony auf seinen Geräten auch schon, das kann man aktivieren. Ja, dann werden einfach Daten zusammengefasst und entsprechend dann in einem Schub übermittelt und dann ist wieder Ruhe und so, und auch das spart dann wieder Strom. Aber was eindeutig ist, wenn die Chatnachricht beispielsweise, außer bei SMS, ja, wenn die Chatnachricht zum Beispiel von einem Programm kommt, das nicht über den Cloud Messaging Server läuft, kriegt ihr die Nachrichten eben nicht durch im DOS-Modus. Und das ist äußerst übel. Dann kommt die also die Nachricht erst dann an, wenn eben dieses Paket geholt wird. Also dann habt ihr keine Echtzeitnachrichten mehr, sondern nur noch, wenn eben das System in diesem Schub dieses holt. Wie da die Zeiten sind, kann ich nicht sagen. Ob es das jede Minute macht oder jede 2 Minuten oder jede 5 Minuten, kann ich nicht sagen. Das wird sich dann wohl erst noch zeigen. Aber auf jeden Fall ist es hier ganz klar gesagt worden von Diane Hagborn, Android Framework Engineer, dass also hier keine anderen Apps die Möglichkeit haben. Und noch schlimmer, ja, man könnte jetzt ja sagen, okay, das bedeutet ja aber, das war die zweite Befürchtung, die ich hatte, dass eben dann die App-Entwickler hingehen und sagen, ja, meine App ist natürlich High Priority und die Nachrichten, dass eine neue App oder eine neue Erweiterung oder dass ich eben herausgefordert wurde zum Zweikampf, ja, das, was hier jetzt leider momentan gang und gäbe ist, dass die App einfach im Hintergrund bleibt. Die bleibt einfach im Hintergrund oder kriegt zumindest mal über das Messaging-System, über die Google Play Services dann ständig hier Nachrichten aufs Handy geschickt. Ja. Bei manchen kann man es auch gar nicht erst ausschalten. Das soll unterbunden werden. Ja, und dann sagt ihr, ja, das ist doch gut, das ist ja das, dann eine Befürchtung weg. Stimmt, genau. Also diese Befürchtung, die ich hatte, ist weg. Die wird tatsächlich dann wohl so nicht stattfinden können. Ja, weil, und jetzt kommt wieder das Negative, weil hier, das hat ebenfalls die Jan Hackmann klipp und klar gesagt, das High Priority Messaging System kann nicht ausgenutzt werden, weil es muss durch die Google Server. Und Google kann, Achtung, überwachen und modifizieren, was über diese Geräte oder was zu den Geräten geschickt wird. Ja? Das heißt, wenn also Apps versuchen, Nachrichten zu schicken, zu vielen Nachrichten oder eben sinnlose Nachrichten, und dazu zählt hoffentlich auch jetzt im Angebot, was weiß ich, 50 Ingame Gold jetzt nur für 10 Euro. Ja. Hoffentlich ist das dann auch eingestuft bei Google als, nee, das muss keine High Priority Message sein. Ja, dass dann eben diese Nachricht erkannt wird, diese Nachrichten erkannt wird, diese App erkannt wird, die das macht, und dann eben dieses Ausnutzen dieser High Priority Messaging Chose eben gestoppt wird. Ja? Ohne dass man die App irgendwie ändern muss. Also Google kann das machen. Gut. Das bedeutet aber, die Google muss diese Nachrichten auch noch analysieren. So, jetzt sehen wir mal eins zusammen. Also man hat ein Chat-System, Chat-Nachrichtensystem, das man besonders sicher machen will und sagt, man ist skeptisch gegenüber Google. Passiert ja, das soll vorkommen. Dann kann man also dieses Google Messaging-System unmöglich nutzen. Denn Google analysiert und modifiziert sogar diese Nachrichten nach eigenem Ermessen. Ja. Und wenn man dieses Google Message System nicht nutzt, dann kriegt man auch keine High Priority Messages geschickt, die den DOS-Modus durchdringen. Also, im Prinzip kann man sagen, vernünftige Third-Party-Chat-Systeme AD. Also, tut mir leid. Das ist schon heftig, finde ich. Entweder läuft jetzt in Zukunft alles über Google, auch Telegram und so weiter und so weiter. Oder diese Programme können in dem DOS-Modus nicht mehr in Echtzeit kommunizieren, sondern dann muss gewartet werden, bis der nächste Intervall für die Datenübertragung stattfindet. In diesem Modus. Ziemlich übel, finde ich. Und naja, ich weiß nicht, ob es das jetzt besser macht zu meinen Befürchtungen. Eine Befürchtung ist zwar ausgeräumt. Die Anbieter können hoffentlich nicht spammen, aber dafür kann man auch keine Kommunikation mehr mit hoher Priorität machen an Google vorbei. Nicht mehr möglich. Boah, heftig. Wahnsinn. Vielleicht sehe ich das alles zu schwarz, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich da in was reingesteigert, aber ich finde es schon ja, so ein klein wenig Hammer. Naja, gut. Weiter geht's. Alte Notebooks zu Chromebooks machen. Das geht nun, ja, eigentlich kann man sagen, offiziell, ja. Denn die Firma Cloud Ready, oder beziehungsweise nicht die Firma, die stellen so ein System her. Neverware heißt die Firma, genau. Und die haben ein System Cloud Ready. Und da arbeiten die in Partnerschaft mit Google zusammen, ja, zum Beispiel für Updates und so weiter, um alte Mac und PCs in ein Chromebook zu verwandeln. Jetzt offiziell, ich weiß, das haben die Tüftler bei XDA schon geschafft, und es gab auch einige Images zum Installieren auf wenigen Notebooks, ja, da liefen wirklich nur wenige, aber diese Lösung läuft auf vielen hunderten von Notebooks, ja, und 200 verschiedene Computer sind offiziell ausgeführt, hunderte andere, die nicht ausgeführt sind, laufen aber auch, und man bekommt automatisch die Updates, genau wie bei einem echten Chromebook. Ja, und somit wurde auch tatsächlich gesagt, offiziell, macht euren alten Computer zu einem Chromebook. Faszinierend, man braucht nur wenig Ressourcen dafür. Das wird installiert auf einem USB-Laufwerk. Mit diesem USB-Laufwerk kann man dann, von diesem USB-Laufwerk kann man dann die richtige Installation auf dem Computer machen. Läuft also nicht, jetzt dieses System läuft jetzt nicht nur von einem USB-Laufwerk, sondern da wird eben der Installer drauf gemacht, und damit kann man dann eben seine alten Geräte in Chromebooks verwandeln. Und man hat alle Funktionen und es gibt offizielle Updates. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Ich meine, wie gesagt, man kann natürlich geteilter Meinung sein über dieses ganze Konzept Chromebooks, weil es ja in der Cloud ist und so weiter, aber trotzdem, wer es mal ausprobieren will und gerade einen alten Computer oder Notebook, Mac oder PC zur Hand hat, ja, bitte, macht's mal drauf. Auch wenn ihr jetzt nicht ausschließlich hier die Cloud nutzt, wenn ihr auch nur Teile davon nutzt, könnt ihr das als so Zweitlösung durchaus nehmen. Ja? Ihr habt ein vollständiges Chrome OS drauf dann, mit den entsprechenden Sicherheitsaspekten auch. Und das finde ich äußerst gut. Ich meine, ich bin heute noch nicht dazu gekommen. Ich habe heute die Nachricht erst gesehen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das ausgiebig zu probieren. Aber das würde ich auf jeden Fall mal auf meinem uralten MacBook Pro 2,2 GHz Santa Rosa. Ja, da steht hier noch rum. Ja, ihr wisst nämlich, ich war nicht immer ein Apple-Hasser. Ja, ich war mal richtiger Apple-Fan. Ja, bis ich gemerkt habe, die verarschen die Kunden. Dann hat man mich ganz schnell los. Aber jetzt könnte ich doch mal probieren, das Teil auf diesem alten MacBook Pro, der hat noch genug Power für das Chrome OS System drauf zu installieren, könnte ich doch das mal probieren, da drauf zu machen. Und da fällt mir eigentlich nur ein Filmzitat ein, ja, was ich da an Apple richten kann, so: bei allem, was Apple angestrebt hat, hat es nun eine endgültige Niederlage erlitten, wenn Chrome OS da drauf läuft. Ja. Na gut, weiter geht's im Text. Deezer und Bandpage arbeiten zusammen, um die Künstler an die Fans heranzubringen. Ich weiß noch nicht, ob das Konzept... Apple ist schon mal damit gescheitert mit diesem Konzept. Ich weiß auch nicht wirklich, ob das wirklich das ist, was die Leute, die Musik hören, auch wirklich wollen. Also das sind vielleicht ein paar Prozent meiner Meinung nach. Die meisten Leute wollen doch einfach nur Musik hören. Ja, einfach nur Musik hören. Die wollen nicht über Bandpage mit ihren Künstlern verbunden werden und hin und her und was weiß ich. Also es ist doch, ich halte das für, vielleicht täusche ich mich, ja. Es gibt natürlich Hardcore-Fans, die wollen schon mit ihrem Künstler reden. Ja, aber irgendwie finde ich das, naja, mir reicht die Musik. Naja, vielleicht ist das ein Fehler, die sollen sich nicht zu sehr darauf konzentrieren, aber naja, wenn's sonst nichts schadet, ich hoffe nur, die verbrennen hier nicht so viel Geld für diese Idee. Wie gesagt, Apple ist da schon mit gescheitert und ich glaube nicht, dass Deezer und Bandpage das zusammen auf die Beine stellen können. Ja, ein Update für Google Calendar ist eingetroffen, und zwar gibt's jetzt mehr Illustrationen für Termine, das ist ja eine schöne Sache, dass man das optisch angezeigt bekommt, ja. Und naja, bisher war es aber auch so, dass die meisten nur funktioniert haben, wenn man die Worte in Englisch eingetragen hat, ja. Also wenn man zum Beispiel sagen Friseur, dann ist nichts passiert. Jetzt passiert zum Beispiel, wenn man schreibt Haircut, auch kommt dann eben ein Bild, dass man so mit Föhn und Haarschneideschere und Kamm, ja, das ist ganz schön. Und es wurde auch versprochen, eben, dass auch 10 Sprachen mehr jetzt unterstützt werden. Wie komme ich auf 10? Also, dass mehr Sprachen unterstützt werden. 12 neue Illustrationen gab es jetzt bei diesem Update. Unter anderem auch Hochzeiten, Halloween-Partys, ja, und so weiter und so weiter. Ja, manchmal sind es eben die Kleinigkeiten, die das System eben schöner machen. Das hat mich auch optisch sehr, sehr angesprochen. Wie sagt man immer, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja, ist es nun mal. Samsung hat jetzt tatsächlich das Konzept wahrgemacht und aktualisiert jetzt monatlich seine Handys, zumindest einige davon, ja, mit Sicherheitsupdates. Monatlich. Das ist das Versprechen von Samsung jetzt, und zwar für die Modelle der Galaxy S-Serie, S6 Edge Plus, S6, S6 Edge und S5. Außerdem die Galaxy Note-Serien Note 5, 4 und Note Edge, sowie auch die Galaxy Tab-Serie Tab S2 und Tab S. Diese erhalten also jetzt monatlich Firmware-Updates, um hier die Sicherheitsprobleme, die eventuell auftauchen, schnellstmöglich beheben zu können. Eigentlich ganz gut, finde ich, gar nicht schlecht, sowas. Ja. Und das sollte eigentlich Schule machen. Und zu guter Letzt bei den News, der WLAN-Router OnHub von Google ist tatsächlich jetzt für Deutschland angekündigt. TP-Link hat auf seiner Seite, der Hersteller des Google Hubs übrigens, was ganz toll ist, also des Routers, hat das angekündigt, und zwar im ersten Quartal 2010 soll er in Deutschland erscheinen, mit den ganzen technische Daten, die ich schon behandelt habe. 229 Euro soll er kosten und bietet dann natürlich ein hoffentlich ja nahtloses Integrieren von Google Hardware. Also das heißt, das, was ich eben am Anfang der Sendung beschrieben habe mit dem Chromecast, da ist es dann hoffentlich nicht mehr so der Fall. Da muss man einfach hoffentlich nur noch den Chromecast aktivieren, und dann funktioniert alles. Ja. Außerdem ist der Router ziemlich zukunftssicher, hat verschiedene neue ja, wie soll ich sagen, Systeme eingebaut, ja, die vielleicht in der Zukunft interessant werden können. Auch Bluetooth 4.0 ist beispielsweise drin. Dann eine 802.15.4 Konformität ist geplant. Auch eine 3x3 Smart-Antenne mit AC ist natürlich schon vorhanden. Klar, das ist ja keine Zukunftsmusik mehr. Auch AUX-WLAN wird es dann geben, und ja, verschiedene andere Sachen. Ein Lautsprecher ist übrigens eingebaut, der momentan noch nicht benutzt wird, genauso wie Mikrofon. Auch hier spekuliert man, dass es so ein System wie Alexa quasi dann auf diesem Hub gibt von Google. Wäre kein Problem, das nachzurüsten. Und ja, genau, da haben wir das, die Sache nachrüstbar wie kein anderer. Es werden automatisch Updates von Google eingespeist werden in den Router, und dann hat man ständig neue Funktionen, ja, und kann dann eben hier seine Google-Geräte und Smart Home-Geräte übrigens auch komplett ohne Probleme integrieren. So das Versprechen. Schauen wir mal, wie das wird. Gut, bei der Community gab es eigentlich nur eine Sache, damals Spike hat hingewiesen auf die History bei Google, history.google.com, auf jeden Fall ein Blick mal wert. Da könnt ihr nämlich sehen, ob ihr eine Web-History habt, wo übrigens auch die Seiten, die ihr mit dem Chrome-Browser besucht, eingetragen sind. Das dürfte manche eigentlich verwirren. In der Tat ist es nämlich so, also auch wenn ihr zum Beispiel nicht Google als Suchmaschine benutzt, ja, sobald ihr die Web-History eingeschaltet habt, weiß Google trotzdem, was ihr auf irgendeiner Suchmaschine gesucht habt. Also wenn ihr zum Beispiel Startpage benutzt, damit Google nicht rausbekommen sollt, was ihr sucht. dann müsst ihr auch hier schauen, dass es nicht in dieser History landet von Google, sonst nützt es gar nichts. Tja, so ist es nun mal. Muss man also aufpassen, ich finde es ganz interessant. Allerdings ist es auch sehr, sehr hilfreich. Teilweise, wenn man mal hat mir zum Beispiel oft schon geholfen. Ich habe auf irgendeiner Maschine oder auf dem Handy, das weiß ich alles eben nicht mehr, ja, mit meinem Google-Account was gesucht im Internet, oder ich habe eine Seite besucht mit dem Chrome auf irgendeinem System, und dann kann ich das sehen in meiner Web-History, auch wenn es gar nicht auf meinem PC war. Also das heißt, es ist was anderes wie jetzt wie die History im Browser. Und das ist auch schon eine interessante Geschichte, finde ich. Jo, dann komme ich mal noch zum Schluss jetzt zur App der Woche. Und zwar hat es kurzfristig bei mir geschafft. Lego Star Wars Yoda 2. Ja, ich muss gestehen, ich habe die erst vor kurzem entdeckt, ja, obwohl es die schon so lange gibt, diese App, ja, unglaublich. Schande über mein Haupt. Ich weiß nicht, wie viele Updates da gab oder so, dass mir das vorher nicht aufgefallen ist. Ich finde die gar nicht schlecht. Übrigens bin ich da dazu gekommen von einer App, die ich ursprünglich eigentlich als App der Woche geplant habe. Deswegen sage ich die auch mal gleich. Und zwar die Lego Scooby-Doo App. Ja, die ist hier recht neu bei mir erschienen und im System, und habe die gleich ausprobiert, fand die recht gut. Und dann sehe ich auf einmal, Mensch, es gibt Lego Star Wars Yoda 2 auf Android, genial. Da musste ich natürlich gleich machen, und sie da bringt schon schöne Abwechslung. Die Langzeitmotivation, ja, weiß ich nicht. Also wenn man Star Wars Fan ist, ist die sicherlich vorhanden. Aber zunächst mal ist es am Anfang besonders schön, dass da man viele verschiedene Spiele quasi hat und nicht nur immer das Gleiche machen muss. Bei Lego Scooby-Doo ist zum Beispiel immer also es ist ein Jump-and-Run-Game, ein klassisches Jump-and-Run-Game. Und das hier kann man so nicht sagen. Ja, also das sind viele, viele verschiedene Spiele zusammen, auch Weltraumschlachten, ja. Gibt es da beispielsweise. Ist schon eine schöne Geschichte. Deswegen, meiner Meinung nach, verdient App der Woche. Die Bewertung von 3,9 kann ich überhaupt nicht verstehen. Also da gibt es Schlimmeres. Okay, vielleicht sind es wieder die In-App-Käufe, die das Ganze, wo sich einige dann ärgern vielleicht, ja. Könnte man meinen, ja, wenn es denn welche gäbe. So sieht's aus. Man glaubt's kaum, ne? Aber also ich kann euch die nur mal empfehlen, installiert euch mal diese App und mal sehen, ob es euch Spaß macht. Wenn ihr Star Wars-Fan seid, müsst ihr es einfach machen. Ja, ganz genau. So sieht's aus. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur mit Google Plus Uncast. Dort findet ihr die Community, dort könnt ihr alles loswerden. Ich denke doch mal, dass es vielleicht ein paar Fragen noch gibt zum Chromecast, ja, oder zum Xiaomi Redmi 2 an den Madspike. Und ja, ansonsten ganzen Links, ganz wichtig, und Informationen findet ihr wie immer unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com, bitte immer an die Mehrzahl denken. Thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr wahrscheinlich woanders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und die kleinen grünen Antennen auch. Und ich bis nächste Woche. Tschüss!